Kapitel 8 Wieder zu Hause. Heute Nacht habe ich nicht gut geschlafen. Ich bin früh aufgestanden, habe eine von Vaters Armbrüsten genommen und bin in den Garten gegangen. Mutter hat mich gesehen und ist böse geworden. Was machst du da? Stell sofort die Armbrust zurück an ihren Platz. Du sollst doch nicht damit spielen. Das ist gefährlich. Ich muss es doch lernen, Mutter. Du hast gesehen, ein Mann muss schießen können. Da hat sie nichts mehr gesagt, nur noch geweint. Arme Mutter. Ich bin ins Haus gegangen und habe die Armbrust zurückgestellt. In dem Moment ist Großvater gekommen. So früh am Morgen? Also weiß er etwas Neues. Meine Mutter läuft auf ihn zu. Sag schon, was gibt es? Du weißt doch etwas. Wie geht es, Wilhelm? Wilhelm geht es gut. Hat er Gessler getötet? Will ich wissen. Großvater antwortet nicht. Nun sag schon, kommt er nach Hause? Ja, bald. Aber jetzt muss ich gehen. Ich wollte euch nur sagen, dass Wilhelm bald hier ist. Aber warum erzählst du uns denn nichts? Ich muss gehen, keine Zeit. Ich muss zu den anderen. Wo musst du denn hin? Keine Antwort. Großvater geht schnell fort. Mutter und ich bleiben vor der Tür stehen. Jetzt ist es schon ganz hell. Den ganzen Tag sind wir unruhig. Wir warten, aber nichts geschieht. Ich sehe immer wieder in Richtung Norden. Von dort muss er kommen. Aber es kommt niemand. Es wird Abend und er ist immer noch nicht da. Mutter hat eine Blumenkohlsuppe mit Speck gekocht. Ich bin unruhig, aber Hunger habe ich doch. Ich habe immer Hunger. Kann ich noch einen Teller Suppe haben? Frage ich. Mutter steht auf und will mir noch etwas geben. Da geht die Tür auf. Es ist Vater, mein Vater. Wilhelm! Schreit die Mutter. Vater! Schreie ich. Vater! Schreien meine Geschwister. Vater umarmt uns und lächelt. Nein, er lacht. Das geschieht nicht oft. Aber jetzt lacht er laut. Er umarmt uns alle. Mutter holt den Rotwein aus dem Keller, den uns ein Fremder aus Italien mitgebracht hat. Dann isst er Suppe, trinkt Wein und beginnt zu erzählen.